Abschnitt 32 von Andersens Märchen Ergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Fritz Savira. Andersens Märchenergänzungsband von Hans Christian Andersen, übersetzt von Guido Höller. Die Dryade, Teil 2. Die Dryade saß jung und schön am Fuße des Baumes vor ihrer Haustür, die sie abgeschlossen und deren Schlüssel sie fortgeworfen hatte. Die Sterne sahen sie, die blinkenden Sterne. Die Gaslampen sahen sie, sie strahlten und winkten. Sie war schlank und doch kräftig, ein Kind und doch eine reife Jungfrau. Ihr Kleid war von feiner Seide, grün wie das entfaltete, frische Blatt in der Krone des Baumes, in ihrem nussbraunen Haar hing eine halb erblühte Kastanientraube. Sie glich der Göttin des Frühlings. Nur einen kurzen Augenblick saß sie reglos, dann sprang sie auf und mit der Schnelligkeit einer Gazelle fuhr sie davon, flog sie um die Ecke. Sie lief, sie sprang, wie das Blitzen eines Spiegels, der in der Sonne getragen wird, wie das Blitzen, das durch die leiseste Bewegung bald hierhin, bald dorthin geworfen wird. Und hätte man näher zugesehen oder zusehen können, was dort zu sehen war, wie seltsam. An jedem Ort, wo sie einen Augenblick verweilte, veränderte sich ihre Kleidung, ihre Gestalt, nach der Eigentümlichkeit des Ortes, nach dem Hause, dessen Lampen sie bestrahlten. Sie erreichte die Boulevards. Hier strömte ein Lichtermeer von Gaslampen aus Laternen, Läden und Cafés zusammen. Hier standen Bäume in langen Reihen, jung und schlank. Jeder verbarg seine Dryade vor den Strahlen des künstlichen Sonnenlichts. Der ganze, unendlich lange Fußweg glich einem einzigen großen Gesellschaftssaal. Hier standen gedeckte Tische mit allen Arten von Erfrischungen, Champagner, Chartreuse, bis zu Kaffee und Bier. Es war eine Ausstellung von Blumen, Bildern, Statuen, Büchern und bunten Stoffen. Aus dem Gewimmel unter den hohen Häusern sah sie auf den schreckenerregenden Strom außerhalb der Baumreihen. Dort wogte eine Flut von rollenden Wagen, Kaleschen, Kutschen, Omnibussen, Droschken, reitenden Herren und marschierenden Regimentern. Es galt Leben und Glieder, wenn man nach dem gegenüberliegenden Ufer kreuzen musste. Nun leuchteten Kerzen, nun herrschte Gaslicht vor. Plötzlich stieg eine Rakete auf. Woher? Wohin? Gewiss, das war der Weltstadt große Heerstraße. Hier erklangen weiche italienische Melodien, hier spanische Lieder, von dem Schlag der Kastagnetten begleitet, aber am stärksten, alles überbrausend, ertönte diesen Augenblick die Spieldosenmelodie, die kitzelnde Kanka-Musik, welche Orpheus nicht kannte und welche schon von der schönen Helena gehört wurde. Selbst die Schiebkarre müsste auf ihrem einen Rad tanzen, wenn sie zu tanzen vermocht hätte. Die Dryade tanzte, schwebte, flog und wechselte die Farben wie ein Kolibri im Sonnenglanz. Jedes Haus und seine Innenwelt warf Reflexe. Sie trieb dahin wie eine strahlende Lotusblume, die von ihrer Wurzel losgerissen und von der Strömung und ihren Wirbeln getrieben wird. Und wo sie stand, war sie wieder eine neue Gestalt. Deshalb vermochte ihr niemand zu folgen, sie anzuschauen und wiederzuerkennen. Wie Wolkenbilder flogen alle an ihr vorüber, Gesicht auf Gesicht, aber nicht ein einziges kannte sie. Sie sah nicht eine Gestalt aus ihrem Heimatorte. Da leuchteten in ihren Gedanken zwei strahlende Augen auf. Sie dachte an Marie, an die arme Marie, das zerlumpte fröhliche Kind mit den roten Blumen in dem schwarzen Haar. Sie war ja auch in der Weltstadt, reich und strahlend, wie damals, als sie am Hause des Pfarrers am Baume der Dryade und der alten Eiche vorbeifuhr. Sie war sicherlich hier, in dem betäubenden Lärm, vielleicht soeben aus der wartenden, prächtigen Kutsche gestiegen. Prächtige Wagen mit galonierten Kutschern und seidenstrümpfigen Dienern hielten hier. Die Herrschaften, die ausstiegen, waren lauter Frauen, reich gekleidete Damen. Sie gingen durch die offene Gitterpforte, die hohe, breite Treppe hinauf, in ein Gebäude mit weißen Marmorsäulen hinein. War es das Weltwunder? Gewiss war Marie hier. »Sancta Maria«, sangen sie drinnen. Weihrauchduft durchwogte die hohen, bemalten und vergoldeten Gewölbe, wo das Halbdunkel weilte. Es war die Magdalenenkirche. Schwarz gekleidet, in den kostbarsten Stoffen, in der neuesten und letzten Mode schritt die vornehme weibliche Welt über den blanken Boden. Das Wappen stand auf den silbernen Spangen des in Samt eingebundenen Gebetsbuches und auf den stark parfümierten, feinen Batisttüchern mit den kostbaren Brüsseler Spitzen. Einige der Frauen knieten im stillen Gebet vor dem Altar. Andere suchten die Beichtstühle. Die Dryade fühlte eine Unruhe, eine Angst, dass sie eine Stätte betreten hatte, die sie nicht betreten durfte. Hier war die Heimat des Schweigens, die große Halle der Heimlichkeit. Alles wurde geflüstert oder lautlos anvertraut. Die Dryade fand sich selbst in Seide und Schleier eingehüllt, in der Gestalt den anderen Frauen des Reichtums und des Adels ähnlich. Ob sie wohl auch alle Kinder der Sehnsucht waren, wie sie? Da ertönte ein Seufzer, so schmerzlich tief. Kam er aus der Ecke des Beichtstuhles oder aus der Brust der Dryade? Sie hüllte sich dichter in ihren Schleier, sie atmete kirchlichen Weihrauch und nicht die frische Luft. Hier war nicht die Stätte ihrer Sehnsucht. Fort, fort, ohne Rast und Ruh. Die Eintagsfliege hat keine Ruhe, ihr Leben ist Flug. Sie war wieder draußen unter strahlenden Gaskandelabern, bei einem prachtvollen Springbrunnen. Alle Wasserströme vermögen doch nicht, das unschuldige Blut fortzuspülen, das hier vergossen ist. Diese Worte wurden gesagt. Fremde standen hier, sie sprachen laut und lebhaft, wie keiner es in der großen Halle der Heimlichkeit gewagt hatte. Eine große Steinplatte wurde bewegt und gehoben. Sie verstand es nicht. Sie sah einen offenen Abstieg in die Tiefe der Erde. Dorthin stieg man nieder, aus der sternhellen Nacht, aus den sonnenstrahlenden Gasflammen, aus all dem lebendigen Leben. »Ich habe Angst«, sagte eine der Frauen, die hier standen. »Ich mag nicht hinuntersteigen. Reize mich lieber nicht, diese Herrlichkeit zu sehen. Bleib bei mir.« »Und nach Hause reisen«, sagte der Mann, »Paris verlassen, ohne das Merkwürdigste, das eigentliche Wunder der Gegenwart gesehen zu haben, das durch die Klugheit und Energie eines Mannes entstanden ist?« »Ich gehe nicht hinab«, war die Antwort. Das Wunder der Gegenwart wurde gesagt. Die Dryade hörte es, verstand es. Das Ziel ihrer größten Sehnsucht war erreicht. Und hier war der Eingang, hinab in die Tiefe unter Paris. Das hatte sie nicht gedacht, aber nun hörte sie es, sah die Fremden hinabsteigen und sie folgte ihnen. Die Treppe war aus Eisen gegossen, war schraubenartig, breit und bequem. Eine Lampe leuchtete in der Tiefe und weiter unten wieder eine. Sie standen in einem Labyrinth von unendlich langen, sich kreuzenden Hallen und Bogengängen. Alle Straßen und Gassen von Paris waren hier gleich einem schwachen Spiegelbild zu sehen. Die Namen waren zu lesen. Jedes Haus droben hatte hier seine Nummer, seine Wurzel, die unter die menschenleeren, makadamisierten Fußwege niederwuchs, welche sich an einen breiten Kanal, in dem ein Schmutzstrom sich fortwälzte, eng anschlössen. Höher hinauf floss über Bogengängen das frische, fließende Wasser und ganz oben hingen, wie ein Netz, Gasrohren und Telegraphendrähte. Lampen leuchteten in Abständen, sie brannten matt, wie ein Abglanz des Lichts aus der Weltstadt, die über ihnen lag. Ab und zu hörte man ein polterndes Rollen von oben. Es waren schwere Wagen, welche über die Abstiegspforten fuhren. Wo war die Dryade? Du hast von den Katakomben gehört. Aber sie sind nur verschwindend klein gegen diese neue unterirdische Welt, das Wunder der Gegenwart, die Kloaken von Paris. Hier stand die Dryade und nicht draußen in der Weltausstellung auf dem Marsfelde. Ausrufe von Verwunderung, der Bewunderung und der Anerkennung hörte sie. Hier unten wächst nun die Gesundheit und die Lebensdauer von Tausenden und Abertausenden dort oben. Unsere Zeit ist die Zeit des Fortschritts mit all ihrem Segen. Das war menschliche Ansicht. Menschliche Rede, aber nicht die Meinung der Geschöpfe, die hier nisteten, wohnten und geboren waren, der Ratten. Sie pfiffen aus der Spalte einer alten Mauer für die Dryade laut, deutlich und verständlich genug. Eine große, alte, männliche Ratte mit abgebissenem Schwanz pfiff eindringlich ihre Gefühle, ihre Entrüstung und einzig richtige Meinung, und die Familie zollte jedem Worte Beifall. »Mich ekelt dieses Miau!« »Dieses Menschenmiau, dieses Gerede der Unwissenheit. Ja, herrlich ist es nun bei Gas und Petroleum. Ich fresse das Zeug nicht. Hier ist es so fein und hell geworden, dass man sich über sich selbst schämt und doch nicht weiß, warum man sich schämt. Lebten wir doch noch in der Zeit der Talglichte. Sie liegt noch nicht so weit zurück.« Das war eine romantische Zeit, wie man zu sagen pflegt. »Was erzählst du?« fragte die Dryade. »Ich sah dich bisher nicht. Wovon sprichst du?« »Von der guten alten Zeit«, sagte die Ratte, »von der reizenden Zeit unserer Großväter und Großmutterratten. Da war es noch eine große Sache, hier hinunterzukommen. Damals war Paris ein ganz anderes Rattennest. Die Mutter der Pest wohnte hier unten. Sie tötete die Menschen, aber niemals Ratten. Räuber und Schmuggler atmeten hier ihre freien Lüfte. Hier war der Zufluchtsort für die interessantesten Persönlichkeiten, wie sie jetzt nur noch in den Volkstheatern dort oben zu sehen sind. Die Zeit der Romantik ist auch für unser Rattennest vorbei. Wir haben hier unten frische Luft und Petroleum erhalten.« So pfiff die Ratte, pfiff auf die neue Zeit, zu Ehren der alten Zeit mit der Pestmutter. Da hielt ein Wagen, eine Art offener Omnibus mit zwei kleinen flinken Pferden. Die Gesellschaft stieg auf, fuhr fort nach Boulevard Sebastopol unter der Erde, und darüber erstreckte sich der bekannte Menschenvolle in Paris. Der Wagen verschwand im Halbdunkel, die Dryade verschwand und stieg in die Beleuchtung der Gasflammen und in die frische Luft hinauf. Dort und nicht unten in den sich kreuzenden Gewölben mit ihrer dumpfen Luft konnte das Wunder, das Weltwunder, das sie in ihrer kurzen Lebensnacht suchte, gefunden werden. Es musste stärker als alle Gasflammen strahlen, stärker als der Mond, der soeben hervorglitt. Ja, gewiss. Und sie sah es dort, es strahlte vor ihr, es blinkte und winkte wie die Venus am Abendhimmel. Sie sah durch eine erleuchtete, offene Pforte in einem kleinen Garten, der vor Licht und Tanzmelodien war. Die Gasflammen schimmerten aus den Einfassungen kleiner, stiller Seen und Teiche, wo Wasserpflanzen, die man künstlich aus Blech ausgeschnitten Gebogen und angemalt hatte, in heller Beleuchtung prangten und ellenhohe Wasserstrahlen aus ihren Kelchen in die Luft warfen. Schöne Trauerweiden, wirkliche Frühlingstrauerweiden, senkten ihre frischen Zweige gleich einem grünen, durchsichtigen und doch verhüllenden Schleier. Hier zwischen den Büschen brannte ein Freudenfeuer, dessen roter Schein über die halbdunklen, verschwiegenen Lauben leuchtete, die von Tönen durchbraust wurden, von einer Musik, die das Ohr kitzelte, den Sinn betörte, lockte und das Blut durch alle Glieder jagte. Junge, festlich gekleidete Mädchen sah sie mit dem Lächeln der Treuherzigkeit, dem leichten, lachenden Sinn der Jugend, eine Marie mit Rosen im Haar, aber ohne Wagen und Jockey. Wie wogte es um sie, wie schwangen sie sich im wilden Tanze, auf und ab. Wie von Taranteln gestochen sprangen sie, lachten sie, lächelten sie so glückselig und froh, als könnten sie die ganze Welt umarmen. Die Dryade fühlte sich in den Wirbel hineingerissen. Um ihre kleinen, feinen Füße schlossen sich seidene Schuhe, kastanienbraun wie das Band, das aus ihrem Haar über die nackte Schulter flatterte. Das grünseidene Kleid fiel in großen Falten, ohne das schön geformte Bein mit dem niedlichen Fuß zu verbergen, der vor dem Haupt ihres jungen Tänzers in der Luft Zauberkreise beschreiben zu wollen schien. War sie in Armidas Zaubergarten? Wie hieß der Ort? Der Name stand draußen in leuchtenden Gasflammen. Mabil. Musik und Händeklatschen, Raketen und plätscherndes Wasser. Der Champagner knallte. Der Tanz wurde bacchantig wild. Und über der wilden Luft segelte der Mond mit etwas schiefem Gesicht. Der Himmel war ohne Wolken. Klar und rein, man glaubte von Mabil in den Himmel sehen zu können. Eine verzehrende, prickelnde Lebenslust durchbebte die Dryade. Es war wie ein Opiumrausch. Ihre Augen sprachen, ihre Lippen sprachen, aber die Worte wurden von dem Klang der Flöten und Geigen übertönt. Ihr Tänzer flüsterte ihr ein Wort ins Ohr. Sie wogten im Takte des Kankan. Sie verstand ihn nicht, wir verstehen ihn nicht. Er streckte seine Arme nach ihr aus, wollte sie umfassen, aber umschlang nur die durchsichtige, gasgeschwängerte Luft. Die Dryade wurde von dem Luftstrom getragen, wie der Wind ein Rosenblatt trägt. In der Höhe sah sie vor sich eine Flamme, eine leuchtende Fackel, hoch oben auf einem Turm. Das Feuer strahlte von dem Ziel ihrer Sehnsucht, strahlte aus dem roten Leuchtturm, aus der Fata Morgana des Marsfeldes. Dahin wurde sie von dem Frühlingswinde getragen. Sie umkreiste den Turm. Die Arbeiter glaubten, es wäre ein Schmetterling der Niedersenke, um infolge seiner allzu frühen Ankunft zu sterben. Der Mond leuchtete. Die Gasflammen und die Laternen leuchteten in den großen Hallen und in den zerstreut liegenden Gebäuden aus der weiten Welt, leuchteten über die grünen Höhen und die durch Menschenklugheit bereitete Felswildnis, wo der Wasserfall durch die Kraft des Meisters blutlos niederstürzte. Die Grotten des Meeres und die Tiefen des süßen Wassers, das Reich der Fische, erschloss sich hier. Man stand unten auf dem Grund des Meeres in dem tiefen Schlamm in einer Taucherglocke von Glas. Das Wasser drückte an den Seiten und oben gegen die dicken Glaswände. Die Polypen, die Klaff der langen, geschmeidigen, sich wie Aale windenden, bebenden, lebenden Därme und Arme griffen zu, erhoben sich, wuchsen fest auf dem Meeresgrunde. Ein großer Flunder lag nachdenklich in der Nähe und streckte sich gemächlich und behaglich. Taschenkrebse krochen wie ungeheure Spinnen hin und her, aber die Garnele schwang sich mit einer Flucht, einer Hast, als wäre sie die Motte, der Schmetterling des Meeres. In dem süßen Wasser wuchsen Seerosen, Schlangenkraut und Schilf. Die Goldfische hatten sich in Reihen gestellt, wie die Kühe auf dem Felde, alle mit ihren Köpfen in dieselbe Richtung, dass die Strömung ihnen ins Maul floss. Dicke, fette Schleien glotzten mit dummen Augen gegen die Glaswände. Sie wussten, dass sie auf der Pariser Weltausstellung waren. Sie wussten, dass sie in mit Wasser gefüllten Tonnen eine ziemlich beschwerliche Reise gemacht hatten, auf der Eisenbahn landkrank geworden waren, wie die Menschen auf dem Meere seekrank werden. Sie waren gekommen, um die Ausstellung zu sehen, und sie sahen sie von ihrer Süßwasser- oder Salzwasserloge aus, sahen das Menschengewimmel, das sich von Morgen bis zum Abend vorbei bewegte. Die Länder der ganzen Welt hatten ihre Menschen geschickt und ausgestellt, damit die alten Schleien und Brassen, die raschen Barsche und die bemoosten Karpfen diese Geschöpfe sehen und ihre Meinung über diese Gattung äußern konnten. »Sie sind Schuppentiere«, sagte eine schlammige Bleie. »Sie wechseln ihr Schuppenkleid zwei, dreimal am Tage und geben durch den Mund Töne von sich, was sie sprechen nennen. Wir wechseln die Schuppen nicht und machen uns auf leichtere Weise verständlich durch Bewegung der Mundwinkel und Glotzen der Augen. Wir haben viel vor den Menschen voraus.« »Schwimmen haben sie freilich gelernt«, sagte ein kleiner Süßwasserfisch. »Ich stamme aus einem großen Landsee. Da gehen die Menschen an den heißen Tagen ins Wasser. Aber erst legen sie ihr Schuppenkleid ab. Dann schwimmen sie durch Stoßen der Hinterbeine und Rudern der Vorderbeine. Die Frösche haben sie es gelehrt. Aber sie halten es nicht lange aus. Sie wollen uns gleichen, aber sie erreichen uns nicht. Arme Menschen!« Und die Fische glotzten. Sie glaubten, dass das ganze Menschengewimmel, das sie hier bei dem starken Tageslicht gesehen hatten, sich noch draußen bewegte. Ja, sie waren davon überzeugt, noch dieselben Gestalten zu sehen, welchen sie sozusagen zuerst in die Augen gefallen waren. Ein kleiner Barsch mit schön gefleckter Haut und beneidenswertem runden Rücken versicherte, dass der Menschenschlamm noch da wäre, er sähe es. »Ich sehe es auch, sehe es ganz deutlich«, sagte eine vor Gelbsucht gelbe Schleie. »Ich sehe ganz deutlich die schöne, wohlproportionierte Menschengestalt, die hochbeinige Frau oder wie sie sonst genannt wird. Mundwerk und Glotzaugen sind wie bei uns. Sie trägt hinten zwei Ballons, vorne einen zusammengeklappten Regenschirm und große Ohrgehänge aus Entengrütze. Das bimmelt und bammelt. Sie sollte den ganzen Kram ablegen, wie wir gehen, wie sie geschaffen ist, und sie würde wie eine ehrbare Schleie aussehen, soweit Menschen es imstande sind.« Aber wo blieb er? Er in dem Netze, der männliche Mensch, der sie zog? Er fuhr in einem Stuhlwagen, saß mit Papier, Bleistift oder Feder, schrieb alles auf, schrieb alles nieder. Was hat es zu bedeuten? Sie nannten ihn einen Rezensenten. »Dort fährt er noch«, sagte eine bemooste, jungfräuliche Karausche, mit Weltschmerz in der Kehle, so dass sie ganz heiser davon war. Sie hatte einmal einen Angelhaken verschluckt, und mit ihm im Halse schwamm sie noch immer geduldig umher. »Der Rezensent«, sagte sie, »ist in unserer Sprache verständlich ausgedrückt eine Art Tintenfisch unter den Menschen.« So sprachen die Fische auf ihre Weise. Aber inmitten der künstlichen, wassertragenden Grotte ertönten Hammerschläge und Gesang der Arbeitsleute. Sie mussten die Nacht zu Hilfe nehmen, um fertig zu werden. Sie sangen in der Dryade Sommernachtstraum. Sie selbst stand hier, um wieder fortzufliegen und zu verschwinden. »Das sind Goldfische«, sagte sie und nickte ihnen zu. »So soll ich euch doch sehen. Ja, ich kenne euch. Ich kenne euch schon lange. Die Schwalbe hat mir von euch in meinem Heimatsorte erzählt. Wie schön seid ihr, wie glänzend, wie reizend. Ich könnte euch alle küssen. Euch anderen kenne ich auch. Das ist sicher die fette Karausche. Dies dort der leckere Brassen und hier die alten bemoosten Karpfen. Ich kenne euch, ihr kennt mich nicht. Die Fische glotzten und verstanden nicht ein einziges Wort. Sie sahen nur in das dämmerige Licht hinaus. Die Dryade war nicht mehr hier. Sie stand im Freien, wo der Welt Wunderblume Duft aus den verschiedensten Ländern ausströmte, aus dem Schwarzbrotlande, von der Klippfischküste, aus dem Juchtenlande, von dem Ufer des Eau-de-Cologne-Flusses und aus dem Morgenlande des Rosenöls. Wenn wir nach einer Ballnacht halbwach heimfahren, klingen in unseren Ohren noch deutlich die Melodien, die wir hörten, dass wir sie nachsingen können. Und wie in den Augen des Ermordeten der Abglanz von dem, was das Auge zuletzt sah, noch eine Zeit lang lebendig bleiben soll, so war hier in der Nacht noch der Glanz und das Getümmel des Tageslebens zu spüren. Es war nicht verschluckt, nicht verrauscht. Die Dryade empfand es und wusste, so braust es fort am morgigen Tag. Die Dryade stand zwischen den duftenden Rosen und glaubte sie in ihrem Heimatsorte zu kennen. Die Rosen aus dem Schlossgarten und aus dem Garten des Pfarrers. Sie sah auch die rote Granatblüte. Eine solche hatte Marie im kohlenschwarzen Haar getragen. Erinnerungen aus ihrer Kinderheimat da draußen auf dem Lande leuchteten in ihren Gedanken. Aber der Anblick ringsum zog sie mit gierigem Auge hinein, erfüllte sie mit der Unruhe des Fiebers und führte sie durch die wunderbaren Säle. Sie fühlte sich müde und ihre Müdigkeit nahm zu. Sie hatte einen Drang, sich auszuruhen, sich auf die weichen, orientalischen Polster und Teppiche zu setzen oder sich an den Zweigen der Trauerweide zu halten, die in das klare Wasser hingen und unterzutauchen. Aber die Eintagsfliege kennt keine Ruhe. Die Nacht war in wenigen Minuten zu Ende. Ihre Gedanken erbebten, ihre Glieder zitterten, sie sank auf den Rasen neben dem fließenden Wasser nieder. »Du springst mit ewigem Leben aus der Erde«, sagte sie, »labe meine Zunge, gib mir Erquickung.« »Ich bin kein lebendiger Quell«, antwortete das Wasser, »ich springe durch die Kraft einer Maschine.« »Gib mir von deiner Frische, du grünes Gras«, bat die Dryade, »gib mir eine der duftenden Blumen.« »Wir sterben, wenn wir ausgerissen werden«, antworteten Gras und Blume. »Küsse mich, du frischer Luftzug, nur einen Kuss des Lebens!« »Bald küsst die Sonne die Wolken rot«, sagte der Wind, »und dann bist du dem Tode geweiht, dahingefahren, wie all diese Herrlichkeit dahin fährt, ehe das Jahr zu Ende ist. Und dann kann ich mich wieder auf den losen, leichten Sand dieses Platzes legen und Staub über die Erde, Staub in die Lüfte wehen, Staub, alles ist Staub.« Die Dryade fühlte eine Angst, wie das Weib, das sich im Bade die Pulsadern durchschnitten hat und verblutet, aber während des Verblutens wünscht, am Leben zu bleiben. Sie erhob sich, kam einige Schritte vorwärts und sank neben einer kleinen Kirche zu Boden. Die Tür stand offen. Die Lichter am Altar brannten, die Orgel erklang. Welche Musik? Solche Töne hatte die Dryade niemals gehört, und doch glaubte sie, in ihnen bekannte Stimmen zu hören. Sie kommen aus der Tiefe des Herzens, aus allen Geschöpfen. Sie glaubte, das Rauschen der alten Eiche zu vernehmen. Sie glaubte, den alten Pfarrer von den Großtaten erzählen zu hören, von berühmten Menschen, von dem, was die Geschöpfe Gottes der kommenden Zeiten an Geschenken zu geben vermögen, ihr geben müssen, um dadurch selbst ewiges Leben zu gewinnen. Die Orgeltöne klangen und brausten, sprachen im Lied. Deine Sehnsucht und Lust entwurzelte dich aus deinem, dir von Gott gegebenen Platz. Das wurde dein Verderben, arme Dryade. Die Orgeltöne klangen weich und sanft, wie in Tränen starben hin, in Tränen. Vom Himmel leuchteten die roten Wolken, der Wind sauste und sang, fahre dahin in den Tod, nun geht die Sonne auf. Der erste Strahl fiel auf die Dryade, ihre Gestalt leuchtete in wechselnden Farben wie die Seifenblasen, die platzen, verschwinden und zu einem Tropfen werden, zu einer Träne, die zur Erde fällt und verschwindet. Arme Dryade, nur ein Tautropfen, nur eine Träne, die sich rundet und verschwindet. Die Sonne schien über die Fata Morgana des Marsfeldes, schien über das große Paris, über den kleinen Platz mit den Bäumen und den plätschernden Springbrunnen, zwischen den hohen Häusern, wo der Kastanienbaum mit hängenden Zweigen und welken Blättern stand. Der Baum, der sich gestern noch so jugendfrisch wie der Frühling selbst erhoben hatte, nun war er eingegangen. Die Dryade war ausgegangen, wie die Wolke dahingefahren. Niemand wusste wohin. Auf der Erde lag eine verwelkte, abgebrochene Kastanienblüte. Das Weihwasser der Kirche vermochte sie nicht ins Leben zurückzurufen. Der Fuß des Menschen wird sie bald zertreten. Dies alles ist geschehen und erlebt. Wir sahen es selbst zur Ausstellungszeit in Paris im Jahre 1867, in der großen, wunderbaren Zeit des Märchens. Ende von Die Dryade, Teil 2.